Transparenz für die Ohren. Starten jetzt, ja. Okay, gut. Also nochmal für die Aufzeichnung. 20:30 hat es angefangen. Protokoll Scara, Moderation Joffrey. Und jetzt können wir, glaube ich, rein. Top 0 organisatorisches sehe ich. Michael Berndt werde ich heute wieder vorziehen müssen. Dann mache ich dich einfach am Anfang der Themenbeauftragten. Ich denke, das wird so passen, oder? Ja, gerne. Alles klar, wunderbar. Genau, dann bei Top 0. Ich hatte reingeschrieben selber, also ich habe am Wochenende mal das Musterpad überarbeitet mit den neuen Polgaps etc. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen, dass wir den Top X, der immer noch unten steht, der verschieden ist. Der ist effektiv eigentlich die letzten 10 oder 12 Sitzungen immer leer geblieben. Und diese Info an alle LVs rechtfertigt meiner Meinung nach keinen eigenen Top. Ich hätte den jetzt halt komplett rausgeworfen aus dem Musterpad, falls sich irgendjemand meint, dass der noch einen großen Sinn hat, aber für mich gibt es halt nichts, was nicht entweder unter organisatorisches am Anfang kann oder unter Aktionen bei Punkt 3. Also falls ich da keine Gegenrede höre, dann würde ich einfach aus dem Musterpad rauswerfen und dann soll das Problem erledigt sein. Okay, ich nehme das einfach mal als Ja, damit ich nicht allzu lange warte und dann gehen wir zu Top 1 Polgef-Berichte und fangen mit dem Bund an, wo der Christos da ist und das Wort hat. Ja, wir hatten am Wochenende die Redaktion, glücklich ohne Überwachungsdemo in Frankfurt. Die war relativ ein positiver Erfolg, auch in der Presse. Als solches habe ich nochmal das Pressepad da verlinkt. Da einfach mal reingucken. Wir kommen momentan wieder in den Medien vor, von neutral bis positiv, so dass es eigentlich aus meiner Sicht, dass wir auf einem guten Weg sind. In dem Pad selber sind auch die Themen, die wir vom Bund für diese Woche haben. Eventuellerweise, dass die Länder da auch mal reingucken und sagen, okay, wenn der Bund das macht, dass wir da diesbezüglich auch was machen. Also sprich, wir planen dann immer die PMs oder was für schwer thematische Punkte wir machen. Wenn denn irgendjemand von den anderen Ländern was anderes möchte oder sich was anderes wünscht, können wir das sicherlich auch nochmal mit reinnehmen. Ich kopiere das nochmal kurz rein, damit wir das auch hier haben, was für Statements und so weiter wir haben. Wir haben zwei Statements, die von den Social Media gewünscht worden sind. Das ist einmal die Anti-Terror-Datei, Whisple, Lore-Schutz und noch ein Thema war es auch, also das war dann von den Social Media. Auch die Analysen zum Social Media laufen relativ gut. Das sollten die Länder vielleicht auch machen. Also Hessen weiß ich, macht es. Aber grundsätzlich weiß man immer dann recht positiv, was denn wir machen oder was der Bürger als solches überhaupt liest. Dann haben wir gestern eine Team-Polgef-Sitzung gehabt und ich habe den Vorschlag, dass wir vielleicht wieder Weihnachten statt Angst machen. Da müsste ich euch fragen, ob denn die Städte da mitmachen wollen würden. Wir haben da einfach mal gestern so drüber gesprochen. Nürnberg wäre für uns ganz interessant, weil es halt Weihnachtsmarkt sondergleichen ist. Hamburg wegen Wahlkampf und dann haben wir halt gedacht, noch vielleicht Düsseldorf, Hannover, Berlin, Leipzig, sowas in der Richtung. Wenn ihr dazu Lust habt, das zu machen, dann sollten wir das relativ schnell organisieren. Das sind so die Punkte, die ich habe. Ich nehme das mal für Punkt 3 noch als Aktion mit rein, ne? Genau. Gut, dann kann ich da noch dazu danach noch was sagen, da habe ich ja heute auch noch was gemacht. Gut, das wäre soweit dann der Bund. Gibt es da noch Fragen dazu? Eine Frage habe ich. Hast du den Antrag von Gernot schon bekommen? Ich habe gestern 6 Stunden in Telcos Mumbles gesessen und ich habe noch nicht reingeguckt. Muss okay. Ich ehrlich sagen. Wird jetzt die Weihnachten statt Angst gleich behandelt oder kommt es dann später? Ich hätte sie jetzt halt von der Logik her eigentlich unter laufende Aktionen gepackt. Ja, okay. Gut. Zu dem, was in Zeile 73 steht, willst du da noch was sagen oder ist das irgendwie nur aus Gründen unter Bund? Das war einfach nur als Beispiel, dass Frankfurt zum Beispiel am 6.11., achso ja, stimmt, da wollte ich auch noch was sagen, am 6.12. besser gesagt, zu einem Aufruf zu einer Bücherspende macht und das wird dann verteilt. Das war dort, Fand ich halt ganz witzig, die Idee. Vielleicht kann man das in anderen Ländern auch übernehmen. Oder weil das kommt eigentlich relativ gut rüber. Dazu vielleicht noch kurz, ich habe da gerade noch hinzugefügt, eine Lied zur Ebersberger Liedersammlung, wie man da vielleicht irgendwas verteilen könnte. Das ist eine Aktion, die hier zumindest bei uns recht ist. Entschuldigung. So, das wäre der Punkt, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich hatte noch eine Idee aus Kassel eingetragen. Jetzt läuft gerade City 4 im Kino an. Hauptsächlich im Programmkinos. Und da könnte man vorher Flyer verteilen von den Vorstellungen für Krypto-Partys oder Verschlüsselungsworkshops, weil da erreichen wir wahrscheinlich affines Publikum. Werde ich auch mit in den Digest mit reinnehmen, ja. Gut, dann wäre jetzt Baden-Württemberg dran. Ist der Sebastian heute da? Sorry, wir wollten noch den Bernd vorziehen, Themenbeauftragten Energie. Nee, ich wollte Michael Bernd vorziehen vor die, also am Anfang, an den Anfang der Themenbeauftragten, aber quasi nach den Programs. So wie ich das sehe, ist der Sebastian heute nicht da. Dann wäre der Olaf Konstantin Krüger dran. Den sehe ich heute nicht, aber der Switch to Mac ist, glaube ich, da, ne? Richtig, ich bin da. Ich vertrete Olaf. Ja, wir hatten letztes Wochenende Vorstandsklausur, 2 Tage. Wir haben da viele, viele Dinge besprochen, viel organisatorisches, aber ein paar Dinge, die vielleicht euch interessieren. Wir bieten für unsere Mandatsträger und Vorstände zukünftig über den Port Präsentationsarbeit Rhetorikkurse an, beziehungsweise wir finanzieren Rhetorikkurse. Entschuldigung, wir führen oder wir evaluieren gerade ein kommerzielles Tool an, das nennt sich To-Do-Liste, mit dem wir ein bisschen unsere interne Arbeit strukturieren wollen. Und das plattformübergreifend ist über alle Devices, beziehungsweise auch über den Browser. Und ja, bei uns wird das Thema Netzsicherheit nach Snowden, die Piraten-Sicherheitskonferenz in München, geht jetzt dann in die heiße Planungsphase über. Termin ist der 25. 26. Januar. Wir werden da auch Flyer und entsprechendes Infomaterial bereitstellen und würden euch bitten, das ganze Ding bundesweit, also sowohl vom Bund wie auch in den einzelnen Ländern, zu promoten, damit wir da eine Woche vor der eigentlichen Sicherheitskonferenz nochmal viel, viel Aufmerksamkeit generieren können. Wir haben relativ interessante Referenten gefunden. Seeker wird auch da sein. Also das Ding wird eine, denke ich, runde Sache sein. Ja, Weihnachten statt Angst ist schon angesprochen worden. Nürnberg finde ich toll, einerseits wegen dem Weihnachtsmarkt schlechthin und natürlich Hamburg wegen der Wahl. Ansonsten anstehende Termine, die sind mal beim Olaf mal kurz reinschauen. Marina Kassel, da werdet ihr fast den ganzen Landesvorstand treffen können. Und wir sind beim Akademiegespräch beim Bayerischen Landtag dabei. Thema ist da Selbstbestimmung trotz digitaler Revolution. Jo, ich denke, das ist alles. Ja, der nächste. Okay, gut. Danke, David. Gibt es Fragen? Scheinbar keine Fragen. Gut. Dann die Frage von Christus ist ja auch beantwortet. Dann jetzt der Gregor Schröder für Berlin dran. Den sehe ich heute nicht. Dann wäre jetzt Brandenburg dran. Da hatten wir ja einen Rücktritt, einen angekündigten, letzte Woche jetzt. Gibt es da aus Brandenburg einen Ersatz, der heute hier ist? Scheinbar nicht. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, wer das wäre. Dann kommen wir zu Bremen. Der Christian Heiß hat heute reingeschrieben, er ist abwesend und hat Folgendes noch notiert. Derzeit wird die Klausurtagung in Stadt Bremen vorbereitet und es werden auf den Stammtischen die Themen in Bremen und Bremerhaven für die Wahl ausgearbeitet. Für Bremen fährt leider nur einer zur Marina, die anderen Plätze wurden bereits freigegeben. Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. So, das wäre es für die Aufzeichnung quasi. Falls es dazu Fragen gibt, müsste man sich da wohl dann direkt an den Christian wenden. So, der nächste auf der Liste wäre der Hauke für Hamburg. Okay, der ist wohl auch nicht da. Dann sind wir jetzt bei Hessen mit dem Alex Schnapper. Bitteschön. Hallo, zusammen. Ich muss kurz das Pad aufmachen. Das meiste steht eigentlich drinne. Es gab zumindest im kommunalen Bereich ein Arbeitstreffen mit Herbert Förster wegen dieser ja, Trennung der Fraktion, sage ich jetzt mal. Das war positiv. Da haben sich einige zusammengefunden, die die letzten 2 Jahre eher abwesend waren aus Gründen, die jetzt wieder gerne mitmachen möchten im kommunalen Bereich. Ja, zur Demo, glücklich ohne Überwachung, hatte Christa schon was gesagt. Ja, dass die nicht so optimal lief zwischendurch, weil die Pro-Kurden-Demo plötzlich uns gesprengt hat, sehr am Rande bemerkt. Dann habe ich am Sonntag den rheinland-pfälzischen Landesparteitag besucht. War nett dort. Und ja, kommende Woche gibt's Citizen 4 in einigen Städten Kinobesuch. Ich weiß noch nicht ganz genau, wer wann wie was macht. Dann die Marina Kassel kommt. Kommunal gibt es auch am 9.11. mit einer Haushaltsklausur mit Herbert Förster für Frankfurt und andere machen auch was. Und ach genau, hatte ich vergessen. Ein paar Piraten aus Limburg waren bei einer Antirassismus-Demo in Limburg, weil dort ein Flüchtling umgebracht worden ist. Und ja, ansonsten, es läuft. Aber ja, man lebt sich so langsam ein als Polgef. Okay, danke dir. Noch die Frage von Christus. Wie sieht es in Hessen aus mit theoretisch Weihnachten statt Angst? Also außer Frankfurt, denkst du, dass da was wäre oder möglich wäre? Ich kann nicht für Kassel sprechen, aber Kassel hat es sonst auch immer wieder gemacht. Vielleicht in Mittelhessen, vielleicht kriegen wir was hin. Ich weiß, also es wäre schon cool, wenn man in 3 großen Städten, sagen wir mal, Kassel, dazwischen irgendwas dann Frankfurt machen könnt, kann ich noch nicht sagen. Würde ich nächste Zeit auch mal abfragen. Gut, danke dir. Gibt es weitere Fragen an Alex? Scheinbar nicht. Der nächste auf der Liste wäre Polgef MacPom. Gibt es da jetzt jemanden, der hier ist? Scheinbar niemand, dann muss ich da nochmal nachhaken. Der nächste wäre der Mike Saunus, der Happy for One. Er hat mir gerade noch eine Nachricht geschickt, dass er Mampelprobleme hat und wiederkommt. Also der muss sich jetzt gerade eben mal kurz konsolidieren. Er hat schon was reingeschrieben. Ich werde das jetzt mal kurz vorlesen, damit es auf jeden Fall schon mal in der Aufzeichnung drin ist. Also Vorstand neu gewählt am vergangenen Wochenende, am Sonntag konstituiert. Deswegen neuer Polgef. LGS bleibt in Hannover, am Sonntag geschlossen. Ausrichtung des LVs, Vorbereitung auf Kommunalwahlen, entsprechende Anpassung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat begonnen. Neustart einiger wichtiger AGs ist gestartet, die politische Arbeit hat wieder begonnen. Und 9.11. Kinovorführung in Schunterkino Braunschweig, Deutschlandspiel heute beschlossen, Teilnehmer auf 100 begrenzt. So, das wäre das zunächst auf Niedersachsen. Wir können später nochmal darauf zurückkommen, wenn Mike es dann reinschafft. Deswegen das erstmal auch keine Fragen. Und dann sind wir jetzt bei Nordrhein-Westfalen mit dem neuen Polgef mit dem unaussprechlichen Twitter-Nick. Manfred, bitte. Der ist eigentlich ganz einfach zu nennen, 4x H, 4x MASCH. Hallo, ich grüße euch alle. Ja, ich bin seit Samstag dabei, habe am Sonntag den Tag der Arbeit in Kleve aktiv besucht, habe in der Zwischenzeit bis heute begonnen, Vernetzung ganz rudimentär vorzunehmen, habe mich mit der Fraktion über eine kommende Aktion, über die wir vielleicht gleich gesamt auch nochmal sprechen sollten, besprochen und das war es eigentlich. Ich muss mich reinarbeiten. Okay, gut. Dann gibt es noch Fragen an Manfred? Ich kann vielleicht noch ein bisschen was zu der Zeit vor dem LPT sagen. Also wir hatten ja die Flüchtlingsskandale in NRW. Da haben wir relativ schnell und viel reagiert, also umfangreich reagiert, die Fraktion und der Landesverband auch. Dann gab es noch ein Ding mit Warhol-Gemälden, die veräußert werden sollten. Da habe ich jetzt keine Links zu. Die könnte ich aber noch im Anschluss raussuchen und ins Pad kopieren. Ja, die letzte Woche war eigentlich relativ positiv, was die Landtagsfraktion in NRW betrifft. Die haben relativ viel Ausstoß und auch Presseerwähnungen gehabt. Wenn ihr da Interesse dran habt, suche ich euch die Presseberichte da auch nochmal raus. Und ansonsten hatten wir noch am Sonntag den Tag der politischen Arbeit, wo wir parteiinterne Debatten hatten zum Umgang, Vernetzung zwischen Fraktionenbasis und LAVO. Kampagnenfähigkeit herstellen, Image und zum Schluss war das, glaube ich, noch das Thema Partizipation, also Delegation, BU, SMV, wie gehen wir da in Zukunft mit um? Das war alles in allem sehr umfangreich. Da habe ich auch noch einen Protokolllink, den haue ich euch gerne auch nochmal ins Pad. Dann möchte ich jetzt den Paki nochmal ergänzen. Es gab auch einen Workshop zum Thema Maut, wenn ich das. Ja, ÖPNV-Maut von Oliver Bayer, genau, der fand parallel noch statt. So, das war's. Wer da Fragen hat, gerne. Dani, ja, ich kann dir den Kontakt zu Dirk gerne herstellen. Gut, von den Fragen ab, also ja, sagen wir es so, ich habe jetzt quasi schon eine Frage hier im Mumble-Chat, das wird vom PN02, was kommt in den nächsten 2 Wochen, ist die Frage. Also seitens des Landesvorstands sicher erstmal Einarbeitung und Konsolidierung und Organisation und organisatorische Punkte. Seitens der Landtagsfraktion bin ich jetzt ganz ehrlich überfragt, was die da so gerade vorbereiten. Ich habe die letzten 2 Wochen hauptsächlich den LPT und den TDPA vorbereitet und habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Es hat heute ein Urteil gegeben zum Thema E-Zigaretten. Da hatten wir uns direkt zur Landtagswahl mit dem Nichtraucherschutzgesetz dafür eingesetzt, dass die nicht in das Gesetz reinkommen. Und die sind dann halt trotzdem reingekommen, entgegen aller Expertenmeinungen. Und heute gab es halt ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht, dass die E-Zigaretten in Gaststätten erlaubt sind. Es gibt im November-Plenum, ich gucke mal gerade auf der Mailingliste, einen Antrag zu Flüchtlingsbeauftragten, Thema Verfassungsschutz. Dann haben wir einen NSU-Untersuchungsausschuss jetzt. Das wird irgendwie jetzt zukünftig auch dran gearbeitet. Inklusion im Sport. Ja, Maut stoppen, also keine Totalüberwachung in NRW. Dann das Thema Neonazis im Umfeld vom Fußball bekämpfen, das Freihandelsabkommen CETA stoppen, Leistungsschutzrecht für Presseverleger abschaffen und dann noch eine Verurteilung von Iconal. Also das ist ziemlich vollgepackt. Ich sagte ja eben, dass es noch ein Ding gibt, worüber ich gleich sprechen kann. Jetzigen Donnerstag wird ein Antrag der NRW-Fraktion im Plenum behandelt werden, woraufhin, weil wir mit Ablehnung rechnen, wir gleich noch in der AG über NRW und dann im morgigen Tag eine PN vorbereiten werden. Darüber hinaus wollen wir ganz gerne die Anfrage von Mehr Demokratie e.V., die die Fraktion bekommen hat, ob wir mit unserem Piratenschwarm, mit unserer Piraten, wollen wir auch dran arbeiten mit irgendwelchen Aktionen, die wir aber noch hier besprechen. Wir würden natürlich gerne die anderen Bundesländer einladen, da mitzumachen. Okay, wunderbar. Das hört sich super an. Danke euch. Dann sind wir als nächstes bei Rheinland-Pfalz, wo wir den Enervigo heute da haben. Jetzt sogar als Folge. Ja, Glück gehabt, ne? Gut, schönen guten Abend. Gut, wie gesagt, wir haben am Sonntag wieder unseren Vorstand komplettiert. Es wurde ein neuer stellvertretender Vorsitzende gewählt, ein neuer Polgef und 2 neue Beisitzer haben wir gewählt. Ja, kann ich mich nochmal bei Schnappi bedanken für den Besuch. Große Dinge, wie gesagt, ich habe es ja auch im letzten Pad geschrieben, das muss man mal die Pads zurückverfolgen. Bei uns ist einfach die Projektarbeit Landtagswahl 2016 soll weiter fortgeführt werden. Hoffentlich klappt es auch, komme ich gleich beim letzten Punkt nochmal zu. Dann, was relativ schnell dazwischen geschoben ist, weil wir einen guten Moderator, da ich sage auch mal, eine gute Person aus Rostock gefunden haben, die bei uns in der LGS auftritt am Donnerstag. Da gibt es eine Diskussionsrunde, das Beste aus 2 Gesellschaften. Was hätten BRD und DDR in ein vereinigtes Deutschland einbringen können? Also das ist eine Frage, herauskristallisiert werden, was beide Gesellschaftsformen für gute Dinge haben und ob man daraus nicht ein anderes Deutschland hätte machen können, als wir jetzt haben. Das war einfach die Idee dahinter und wie gesagt, da wir einen guten Referenten gefunden haben, machen wir das und der konnte aber nur den Donnerstag, ist etwas plötzlich. Also geht jetzt ein bisschen an Hessen. Falls aus Hessen einer Interesse hat, bitte gerne vorbeikommen. Ja, dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Heute gab es, also für RLP war das schon ein mittleres Erdbeben. Heute gab es eine Kabinettsumbildung bei uns. Das heißt, es sind mehrere Ministerposten werden wahrscheinlich, also es ist heute Abend ist die Sitzung erst, aber wie heißt es so schön, aus gut unterrichteten Kreisen wurden halt vorher schon die Rotation der Minister genannt. Es sind nicht nur Bauernopfer, es sind auch recht hochrangige Minister dabei, die ihren Posten wohl verlieren werden, wo neue reinkommen. Ich weiß es nicht, ich bin da gespalten. Ich hoffe, dass keine Neuwahlen jetzt ganz plötzlich für uns da rauskommen. Andererseits sage ich aber auch, bei Neuwahlen sind Piraten eigentlich immer recht schnell dabei, wenn man nicht so viel Zeit hat. Also ich bin da, wie gesagt, ein bisschen spiegelspalten. Aber ich sag mal, die Chance für Neuwahlen liegt vielleicht bei 10%, obwohl sie von der CDU natürlich jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich ganz lautstark gefordert werden. Ja, das ist das, was ich jetzt heute sagen kann. Und wie gesagt, wir haben auch heute mal ausnahmsweise aufgrund des neuen Vorstandes eine LAFO-Sitzung um 21 Uhr. Ich werde mich also kurz vor 21 Uhr hier verabschieden. Falls ihr Fragen habt, da unten wird die Diskussionsrunde. Jo, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich werde es mal anregen. Wir hatten letztes Mal, aber ich glaube, das Equipment für den Stream ist zurzeit nicht in Mainz. Mumble müsste sich eigentlich machen lassen. Ich werde es anregen. Wunderbar, danke dir. Protokollantin dankt auch neben mir. Und meine Protokollantin hat mich gerade noch kurz daran erinnert, dass ich vergessen habe, Nordrhein-Westfalen die Frage zu stellen nach Städten, die sich für die Weihnachtsstadt Angst noch unter so eignen würden. Also ich finde die Idee super. Ich werde das auch in RLP verbreiten. Aber ich denke, dass das, glaube ich, so wie ich unsere Piraten hier kenne, dass das darauf hinauslaufen wird, dass wir wahrscheinlich in mehreren kleinen Städten Infostände oder mobile Infostände vielleicht am letzten Wochenende vor Weihnachten machen werden. Gut, danke dir. Und Nordrhein-Westfalen, könntet ihr vielleicht noch das... ich sehe gerade, ihr schreibt rein. Okay, gut. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Stattdessen gehen wir jetzt weiter zum Saarland. Da sehe ich für heute auch niemanden. Also auch wenn aus dem Saarland jemand da ist, ich hatte am Sonntag zufälligerweise ein Gespräch mit dem Polgef aus dem Saarland und kann deswegen zumindest jetzt mit reinbringen, dass am 16.11. der Landesparteitag in Saarbrücken stattfinden wird. So, das wäre Saarland. Sachsen haben wir ja auch einen neuen Polgef, den Flo Bukor. Der hat heute reingeschrieben, dass er gerade eben ein paar... der hat gerade eben konstituierte Sitzung, irgendwie verhaspler. Deswegen wird heute kein Vertreter anwesend sein, aber er hat reingeschrieben, am 7.11.2014 gibt es wohl eine gecapslockte Veranstaltung gegen Sarrazin. Gemeinsame Aktion von Piraten, SPD, Linke, Grüne mit Link zum Event. Gut. Fragen dann quasi sowohl bei Saarland als auch bei Sachsen natürlich direkt an die Polgefs. Und dann wären wir bei Sachsen-Anhalt und dem René. Ja, ich mach's wieder ein bisschen kurz. Wie gesagt, wir haben einen Landesparteitag Ende November. Wer vorbeikommen kann, möchte, herzlich eingeladen. Wir haben jetzt noch einen Workshop im Harz, das jetzt leider auf der Marina-Terminierung sitzt. Wir haben zwei Piraten, also zwei vom Vorstand, die trotzdem zur Kassel kommen, sofern wir denn eine Alternative zum Zug finden. Das war's schon. Okay, gut. Danke dir dafür. Gibt's Fragen an René? Falls nicht, dann natürlich erstmal noch die Standardfrage an dich. Gibt's bei euch in Sachsen-Anhalt Städte, wo es möglich und sinnvoll wäre, da für Weihnachten dann Angst was mitzumachen? Also ich habe das schon jetzt für mich mitgenommen. Also es wäre für Magdeburg und Halle interessant. Okay, gut. Danke für die Info. Dann sind wir bei Schleswig-Holstein. Die Kathi Jasper, ist die heute da? Scheinbar keine Kathi Jasper heute. Und damit werden wir schon beim letzten, und zwar Thüringen, wo ich heute sehe, dass der Klaus, der es normalerweise macht, nicht da ist, aber der Felix Kalbe gerade noch da war und gerade eben raus ist. Sehr schlechtes Timing, aber ich habe ihn gerade noch gesehen. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich Thüringen mal kurz nochmal zurück und warte, ob vielleicht der Felix gleich wiederkommt. Ah, jetzt hat. Felix, kannst du reden? Ja, ich glaube schon, dass ich da bin, oder? Hört ihr mich? Perfekt, ja, gut, du hast das Wort, bitteschön. Ja, danke. Also, bei uns ist gerade ein bisschen, Stimmung in Richtung LPT. Wir sind am LPT vorbereiten. Es wird auf jeden Fall lustig am Wochenende. Wir haben am 8. und 9. November in Erfurt-Schmira Landesparteitag. Jetzt kommen die Bahnstreiks. Wird auf jeden Fall ein Spaß, da hinzukommen für uns alle. Ja, ansonsten vielleicht noch was aus dem Landtag. Heute ist das Mitgliedervotum der SPD durchgegangen. Die SPD hat mit 60% dafür gestimmt, dass es eine rot-rot-grüne Regierung in Thüringen geben wird. Es gibt jetzt eine Gegenveranstaltung. Ich glaube, federführend organisiert durch die CDU. AfD und NPD haben sich, glaube ich, angeschlossen, dass es keine rot-rot-grüne Regierung in Thüringen geben soll. Die findet am Sonntag statt, soweit ich weiß, in Erfurt auf dem Domplatz. Herzliche Einladung, wenn ihr irgendwie hinkommen könnt, könnt ihr uns ja erst zum Landesparteitag besuchen und danach vielleicht gleich auf die Demo gehen. Das wäre toll. Ja, ansonsten waren wir auch am Wochenende in Frankfurt zum Teil zur Demo. Ja, und sonst läuft noch die Kommunalarbeit natürlich. Das war es auch, glaube ich, schon aus Thüringen. Alles klar, danke dir. Wie sieht es bei euch aus mit Locations für die Weihnachten statt Angst? Ja, also Erfurt hat natürlich einen wunderbaren Weihnachtsmarkt. Das wäre wirklich eine Überlegung. Ansonsten hätten wir noch die Wartburg. Die hat auch einen richtig historischen, tollen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Das wäre auch einfach mal ein schöner optischer Ort. Also Schnee auf der Wartburg und Mittelalter-Weihnachtsmarkt, das fetzt einfach schon von der Kulisse her. Da könnte man auch überlegen, was man dort macht. Das klingt idyllisch, ja. Wunderbar. Gibt es weitere Fragen an Felix? Ja, ich hatte in 206 schon gefragt, wie die Piraten in 2G stehen. Also meines Wissens nach haben wir uns nicht offiziell dazu positioniert. Ich glaube aber, dass es bei uns von der Stimmung her so aussieht, dass die Leute doch eher eine rot-rot-grüne Regierung bevorzugen würden, als geringeres Übel zur CDU. Danke. Bitte. Wunderbar, gut. Dann wäre das Thüringen gewesen und damit sind wir durch die Folge jetzt auch schon durch. Entschuldigung. Klar, bitte. Ich finde den Termin von der CDU, NPD und AfD total bekackt am 9.11. Also. Das war auch ein großer Protestschrei. Ich muss mal raussuchen, ob ich den Link dazu irgendwo finde. Dann würde ich den noch mit einfügen. Weil ich finde also irgendwie, dass man dann irgendwie sagt, dass man eher am 9.11. eher zu was anderem aufruft, anstatt gegen diese, ich weiß nicht, dass wenn ihr irgendwie das vielleicht deutlich, nee, halt, keine Ahnung. Also ich bin gerade erschrocken, als ich das gelesen habe. Aber danke für die Info. Das Ding hat auch einen schönen Titel eigentlich. Wenn ich es gefunden habe, dann stelle ich es mit rein. Danke. Was hat es denn für einen Titel? Suche ich gerade raus. Wenn ich es gefunden habe, dann stelle ich es rein. Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade noch nicht vorliegen. Ich bin gerade am Suchen. Das hatte ich irgendwo in meiner Facebook-Timeline stehen. Sobald ich es habe, ergänze ich es, dann kann ich es auch mal kurz sagen. Okay, danke dir. Das ist nämlich schon ziemlich Knaller. Gut, bis dahin gehen wir jetzt weiter zum Themenbeauftragten. Und da haben wir den Michael Berndt heute als Vorgezogenen. Und damit, Michael. Ja, danke. Ich würde aber vorneweg noch mal gerne Niedersachsen ergänzen. Mike scheint ja immer noch Probleme zu haben mit dem Zugang zu Mumble. Ich war ja auch auf dem Parteitag. Und also was einmal festzustellen ist, die Stimmung war wirklich gut. Wir haben einen Vorstand gewählt. Das ist ein Vorstand von Altgedienten, die schon in den Ämtern waren, die sich untereinander auch kennen über längere Zeit, ich denke auch gut verstehen. Und insgesamt muss man sagen, sind, glaube ich, alle Teilnehmer sehr optimistisch nach Hause gefahren. Ich denke, das setzt so ein bisschen den Trend fort, der sich ja wohl auch in Bayern schon herauskristallisiert hat und auch in anderen Landesverbänden. Dann haben wir auf dem Parteitag auch ein Positionspapier beschlossen zur Wirtschaftspolitik. Aus formalen Gründen hatte ich das dann übernommen. Und da würde ich gern auf einen allgemeinen Punkt hinweisen, den ich auf dem Landesparteitag dann auch angedeutet habe. Und zwar kommt es ja immer wieder vor, dass wir Wahlprogramme ergänzen, verändern, Anträge für Wahlprogramme auch auf Landesebene stellen. Nächste ist ja Hamburg, die etwas erarbeiten müssen für ihren Landtagswahlkampf. Und ich habe doch sehr darum geworben, dass Leute, die Anträge fürs Wahlprogramm zum Beispiel stellen, doch mit ihren inhaltlichen Programmen Programm sich auch an die Fach-AGs wenden. Das ist bei diesem Positionspapier zur Wirtschaft, zur Zielrichtung ökosoziale Wirtschaft uns auch aufgefallen. Der Teufel liegt ja doch sehr im Detail, auch bei Formulierungen nachher und Punkten, die man beachten sollte, wo die Fach-AGs und die kompetenten Mitglieder der Fach-AGs geschickterweise wirklich einmal raufgucken sollten, um auch noch Hinweise zu geben. Und wir in der AG Energiepolitik sind da eh sehr offen, sind auch mit Hamburg, mit Jörg Dörre ja sowieso in Kontakt. Ich denke aber, dass das eigentlich generell ein guter Ansatz wäre, wenn irgendwo etwas erarbeitet wird, doch die Fach-AGs mit einzubinden, in dem Sinne, dass die einfach gegebenenfalls da auch Input, guten Input liefern können, damit die Anträge in sich auch konsistent sind und dann auch leichter beschlossen werden können, als wenn man dann feststellt, es gibt eben doch unklare Formulierungen oder missverständliche Sachen etc. Dann würde ich gerne noch auf eine TTIP-Veranstaltung in Emden hinweisen, die wir hatten. Wir waren da mit einigen Piraten vor Ort. Veranstaltet von der IG Metall, unter anderem Mitglied des Europaparlamentes Matthias Grote von der SPD und auch ein Vertreter der IHK. Der war sehr blass, hat auch keine gute Presse bekommen. Seine Kernaussage war, Emden ist eine Autostadt und profitiert von zum Beispiel TTIP, wobei die Presse dann auch vermerkt hat, dass also selbst Mitarbeiter von VW wohl nicht so richtig von ihm überzeugt waren. Und ich habe mir dann erlaubt, einen Punkt von Guido Körber aufzugreifen und einmal zu fragen, wie man denn geschickterweise mit den USA über Normen in den einzelnen Bereichen verhandeln will, in den einzelnen Wirtschaftsbereichen, wo doch jeder Bundesstaat seine eigenen Normenvorschriften hat. Daraufhin hatte er dann keine bessere Antwort, als diese Frage dem Matthias Grote von der SPD zuzuschieben. So, was noch spannend war, ich habe mehrfach versucht, in Matthias Grote ein bisschen festzulegen auf eine Aussage zu den Schiedsgerichten und dem Investorenschutz, der ja im CETA steht. Also Thema der Veranstaltung war eigentlich TTIP, aber natürlich haben wir erwähnt, dass es eigentlich im ersten Schritt jetzt um das CETA-Abkommen geht. So, und dreimal hatte Matthias Grote eine Formulierung gewählt, dass andere Parlamentarier, vielleicht auch die SPD, gegen einen außergerichtlichen Investorenschutz sind. So, das war ein bisschen auffällig. Die Bundesregierung steht ja auf dem Standpunkt, dass man Schiedsgerichte und Investorenschutz unter Umständen zulassen muss, wegen eines gesamteuropäischen Interesses. Das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt und ins Pad reingestellt. Und sieht so aus, als wenn die SPD oder auch, er hat auch auf Juncker verwiesen, so ein bisschen die Zielrichtung hat, dass sie sagt, also wenn Schiedsgerichte, dann aber eben gerichtlich. Wobei wir dann auch klar gemacht haben, dass Piraten, aber insgesamt auch 62 zivilgesellschaftliche Organisationen einfach gar keine Schiedsgerichte haben wollen. Der Punkt blieb dann ein bisschen offen. Ich habe hinterher mich mit ihm dann noch kurz unterhalten und naja, hat ein bisschen versucht, die Stimmung zu verbreiten, dass also diese Freihandelsabkommen wohl im Parlament keine Chance haben, aber wer weiß, was dann noch alles passiert. Gut, auf den Punkt wollte ich dann noch kurz hinweisen. Ach ja, und dann war noch dabei der Chefredakteur vom Public Forum oder ja, Public spricht es sich wohl aus. Public Forum. Ja, ich lese es auch, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Aber gut. Meine Mutter ist dort Mitglied, deswegen. Ah ja, okay. Ja, der Wolfgang Kessler war vor Ort, hat ein Impulsreferat gehalten. Das hat uns jetzt nichts Neues gebracht, war aber eigentlich eine gute Zusammenfassung der wesentlichen Punkte, war für die Zuhörerschaft wohl ganz hilfreich. Der Saal war übrigens sehr gut gefüllt, ungefähr 150 Leute, was für so eine relativ kleine Stadt Emden schon schon überraschend viel war und auch entsprechend bemerkt wurde. Und ich habe mich hinterher mit dem Wolfgang Kessler noch unterhalten und ihn gefragt, ob er denn schon mal auf den Seiten unserer Partei gewesen ist, weil wir ja auch zu Detailproblemen der Freihandelsabkommen durchaus dezidiert Stellung nehmen. War er bisher nicht, wundert mich ein bisschen, okay, will er aber machen und wir haben auch Visitenkarten ausgetauscht. Ich habe gesagt, wenn er spezielle Fragen oder Punkte hat, die er mal behandeln will, weil er ja journalistisch unterwegs ist, kann er mich gerne anmailen und ich wüsste zumindest, an wen ich das dann weiterleiten müsste, je nachdem, welche Frage da auftaucht. Vielleicht kann man aus dem Kontakt dann noch etwas machen. Gut, soweit Ergänzung erstmal zu Niedersachsen. Vielleicht dazu noch Fragen? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann komme ich jetzt nochmal zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe das ja schon ins Pad geschrieben. Also zum einen haben wir ja, wie schon erwähnt, die Konsultation zu unserem Landesraumordnungsprogramm hier in Niedersachsen. Wir haben jetzt schon mal zwei Stellungnahmen vorbereitet. Eine dritte kommt wahrscheinlich dazu. Mein Bereich ist halt die Energie. Wer Interesse hat, kann mich gerne anmailen. Dann würde ich eben die Stellungnahme auch zuschicken. Wir haben natürlich hauptsächlich das Problem des Netzausbaus hier bei uns, wobei das Landesraumordnungsprogramm auch zu der Fragestellung Windkraftanlagen in Waldgebieten Stellung nimmt. Und ja, wie gesagt, wer Interesse hat, dem melde ich das dann gerne zu. Wir werden das sicherlich im Rahmen der AG-Sitzung auch behandeln. Dort habe ich sie auch schon direkt eingestellt. Dann haben wir ein Modell ein bisschen behandelt in der AG, das in Süddeutschland vor einigen Monaten aufgetaucht ist, und zwar das Vermieten von Photovoltaikanlagen durch Stadtwerke an Privatleute, die dann nur noch ihre Dachfläche zur Verfügung stellen. Alles andere, Investitionen und so weiter, macht das Stadtwerk. Stadtwerk also als Energiedienstleister. Da haben wir schon überlegt, ob wir das nicht in die Kommunen weitertragen können. Und wir haben das hier beispielhaft mal bei mir im Norden gemacht. Ist in der Presse erwähnt worden. Auch unsere Stadtwerke kennen das Modell jetzt und prüfen das. Und da stellt sich dann auch so grundsätzlich die Frage, inwieweit wir Themen, die irgendwo auftauchen, vielleicht auch lokal, nicht als Kampagne in der Partei entwickeln können. Auch im Bereich der Sozialpolitik tauchen immer wieder Themen auf, die man eigentlich sehr breit streuen könnte. Eine Frage, die wir auch bei unserem Barcamp Energiepolitik behandeln wollen. Ich sage unten noch kurz was dazu. Ja, dann habe ich eine Anfrage gestellt beim Bundesumweltministerium bei Frau Hendricks. Und zwar hat sie kommuniziert oder ging auch durch die Medien, dass sie sich darum bemühen will, CO2-Zertifikate, die Anzahl der CO2-Zertifikate im Emissionshandel zu reduzieren, damit der Preis eben steigt. Und ich habe dann mal gefragt, welche Möglichkeiten ordnungspolitisch, gesetzgeberisch sie denn sieht, wenn der CETA-Vertrag unterschrieben wird, ohne dass Schadensersatzklagen von Industrieunternehmen kommen. Ich bin auf die Antwort gespannt. Dann ging es heute durch die Presse, mehrere Medien, dass die Übertragungsnetzbetreiber den überarbeiteten Entwurf der Netzentwicklungspläne On- und Offshore vorgestellt haben. Es ist so, sie machen einen ersten Entwurf, der wird dann öffentlich konsultiert, dann kann man Stellung nehmen, dann überarbeiten sie ihn und diese überarbeitete Version bekommt dann die Bundesnetzagentur quasi zur Entscheidung der einzelnen Maßnahmen vorgelegt. So, der ist heute veröffentlicht worden. Wir in Niedersachsen haben hauptsächlich eine Diskussion um Konverterstationen, das sind so große Stationen, um Gleichstrom von Offshore-Windparks in das Wechselstromnetz einzuspeisen, kostet in der Größenordnung immer eine halbe Milliarde. Und aus unserer Sicht sind hier zu viele in Niedersachsen geplant. Da haben wir auch gerade bei mir in der Region, also seit Monaten, eine sehr intensive öffentliche Diskussion, speziell bei einer Konverterstation, gegen die wirklich alle sind, Gemeinden, Landkreis, Bürger. Nur Tennet möchte sie noch. Aber da sind wir dran und da gibt es jetzt zu einem zu einer der Trasse, die erforderlich ist, am 13. Oktober ein Anhörungsverfahren im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens. Und dann geht es hier sicherlich medial und vielleicht auch auf anderen Ebenen weiter in diesem Streit, ob das wirklich erforderlich ist. Also Offshore ist hier sicherlich vorrangiges Thema wahrscheinlich in Niedersachsen, aber natürlich auch andere Trassen. Was heute auch durch die Medien schon ging, ist die sogenannte Ost-Süd-Trasse, die jetzt etwas anders, also war ja früher, glaube ich, so die Thüringer Stromtrasse, die jetzt etwas anders gelegt werden soll, etwas nördlicher, also Magdeburger Börde und dann bis Grafenrheinfeld. Allerdings soll dann auch nur noch Windstrom aufgenommen werden und naja, Seehofer wundert sich auch schon ein bisschen und stellt dann schon mal die Frage, wie es denn mit der Versorgungssicherheit ist, wenn da nur erneuerbarer Strom drin ist. Also das ist alles nicht schlüssig. Ist ein Versuch der Übertragungsnetzbetreiber aus meiner Sicht, dieses Thema, diese Trasse wieder hoffähig zu machen. Dann haben wir noch einen aktuellen Fall in Niedersachsen. Und zwar hat man Gruben, in denen früher Klärschlamm aus Erdölbohrungen verklappt wurde, untersucht, festgestellt, dass da erhebliche Giftstoffe drin sind. Und unser Bundesumweltminister will jetzt wohl so ziemlich alle alte Gruben untersuchen. Das müssten mehrere hundert sein. Mal gucken, was daraus wird. Ich habe einen Link reingestellt. Wir in Niedersachsen schreiben vielleicht auch eine Pressemitteilung, war zumindest angedacht. Ich weiß gar nicht, ob heute erschienen ist, müsste ich nochmal gucken. Mal sehen, was aus dem Thema wird. Also wir haben ja schon vor einiger Zeit auch das Problem gehabt, dass offensichtlich Krebserkrankungen im Rothenburger Gebiet in der Nähe der Erdölförderung erhöht aufgetreten sind, was jetzt auch untersucht wird medizinisch. Also unsere Erdölförderung in Niedersachsen kommt aus der Diskussion nicht heraus, aber das finde ich auch gut. Letzter Punkt. Ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir unser Barcamp Energiepolitik Ende des Monats in Kassel haben, in der Jugendherberge. Das hängt sich natürlich an energiepolitischen Themen auf, aber eigentlich ist das Hauptthema, wie eine AG oder wir im Speziellen im energiepolitischen Bereich denn insgesamt die politische Arbeit in der Partei unterstützen können. Und von daher glaube ich, dass es auch für Mitglieder außerhalb unserer AG durchaus interessant wäre. Und es wäre nett, wenn ihr entweder Interesse hättet oder das auch nochmal bewerben würdet. Wir haben sicherlich noch Platz für weitere Teilnehmer. Gut, soweit Fragen. Okay, scheinbar keine Fragen. Dann machen wir weiter mit der regulären Tagesordnung. Das war das Wort. Darf ich mich schon kurz verabschieden? Ich werde dann in Kürze rüber zur AG-Sitzung gehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Blogpost zu eurem Barcamp. Habt ihr da schon was in Planung? Ja, aber nicht im Detail jetzt bisher. Im Nachhinein meinst du? Nein, vorher, weil du sagst bewerben, da können wir das halt groß erzählen. Aber wenn wir dann einen Link haben... Also ein Padlink mit Programm und so weiter gibt es. Ich kann den gerne nochmal reinstellen. Ein Blogbeitrag für die Bundeswebseite. Haben wir da was? Darum geht's. Nein, haben wir bisher nicht. Wir werden uns aber nachher darüber unterhalten, wie wir das noch bewerben. Und dann nehme ich den Hinweis natürlich gerne mit in die AG-Sitzung. Top, danke schön. Ja, Michael, und ich kann dir sagen, am 9.11. trifft sich die Sozialpolitik und ich habe es gleich in unser Pad eingetragen, das Barcamp. Jo, besten Dank, Manfred. An euch habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf gedacht, weil ihr ja auch sehr aktiv werdet. So, das wäre das. Okay, nochmal tschüss, Michael. Und dann jetzt genau reguläre Reihenfolge. Numero uno, der Bruno Gramm ist ja heute da. Nein? Dann sind wir bei Sozialpolitik. Der Manfred Wolter, bitteschön. Ja, ich habe es mal schon reingeschrieben. Am 9.11. wählen wir den vor die Konsensliste für den Themenbeauftragten und werden die dann laut Ausschreibung bis 16.11. beim BUFO anreichen. Okay. Kleiner Nachsatz, ich kandidiere für die Themenbeauftragung. Also hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen. Okay, gut. Ich sehe gerade eben im Mumble-Chat noch zwei Anmerkungen, die ich übersehen habe, deswegen würde ich die noch kurz nachziehen. Einmal von Jossi zu der, wie soll ich sagen, zu der Anti-Linke-Demo in Thüringen. Ob wir da was, Frage, wie machen wir uns damit gemein oder gibt es eine Gegendemo? Also von der Gegendemo weiß ich bisher nichts. Ich weiß, dass einige Leute sich darüber maßlos aufregen, über diese Veranstaltung. Ich finde zu Recht, aber eine Gegenveranstaltung direkt gibt es momentan noch nicht. Man könnte überlegen, ob man quasi dann sogar vom Landesparteitag Thüringen aus einfach in die Erfurter Innenstadt geht und noch was dagegen veranstaltet. Die Demo selbst geht ja auch erst 17 Uhr los. Also würde das ja sogar halbwegs passen. Das sollte dann angemeldet werden. Das sollte getan werden. Momentan fehlen uns aber, glaube ich, die Ressourcen, um jetzt noch eine Gegendemo von jetzt auf gleich zu organisieren. Wenn sich da jemand von außerhalb mit bereit erklären würde, dann könnte man das hier auch in Thüringen halbwegs noch mit den Menschen dann koordinieren und brechen. Aber ansonsten fehlen uns leider momentan die Ressourcen. Falls halt keine Demo oder ressourcenmäßig was gehen würde, trotzdem irgendwie so ein Statement raushauen, egal ob wie viel Prozent wir jetzt drauf sind, aber einfach nur so sagen, hier, das geht gar nicht. Also so eine, ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, aber irgendwas reagieren oder ein Form B oder ich drehe gerade durch, das ist der Wahnsinn. Ich habe mir die Facebook-Sache angeschaut, ich kotze. Ich finde es vor allem krass, dass das direkt aus der CDU kommt, diese Veranstaltung in der Form. Aber gut, die CDU in Thüringen, naja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich finde nur, eine Gegendemo würde uns jetzt quasi auch auf dieselbe Stufe stellen und ich muss mich nicht mit der CDU auf dieselbe Stufe stellen und am 9.11. eine Demo machen. Also der 9.11. ist dafür auch einfach politisch, historisch gesehen, zu vorbelastet, meiner Meinung nach. Ja. Wie das mit einer Mahnwache gegen Reichskristallnacht? Wenn man das als Mahnwache gegen Reichskristallnacht verkaufen würde, wäre das was anderes. Ja, liegt ja bei dem Datum relativ nah. Also wie gesagt, wenn jemand mit organisieren möchte von außerhalb, ist der herzlich dazu eingeladen. Des Weiteren noch kurz, weil du es noch nicht erwähnt hattest, weise noch mal kurz darauf hin, der offizielle Titel der Veranstaltung lautet, wir verwandeln die Domplatz in ein Lichtermeer gegen Rot-Rot-Grün an der Reichskristallnacht. Ich freue mich wirklich auf den Fackelmarsch der NPD mit der CDU, aber das ist, da werde ich jetzt zu polemisch sonst. Davon ab, das wäre die eine Sache. Die zweite Sache wäre von Danny noch. Was genau meinst du mit, bei welchen Aktionen sollen Landesverbände mitmachen? Nochmal zu nach Erfurt. Also ich bitte einfach alle, diesen Begriff Reichskristallnacht nicht zu ernehmen. Das Ding ist, heißt politisch korrekt Reichspogromnacht. Okay. Entschuldige, ist der kleine Antifa in mir wieder aufgetaucht. Danny? Ja. Hast du gehört, was ich nochmal gesagt habe? Da wollte ich ein bisschen dran erinnern, dass wir mit den Ausführungen auf die Sachen, die in der Zukunft kommen, nicht die in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. An den Sachen, die in der Zukunft kommen, da können wir noch Sachen verbessern, da können wir noch Unterstützung geben, da können wir noch was mit Vernetzung machen. Ja, danke für die Erinnerung. Gut. Dann würde ich jetzt trotzdem weitergehen zum Wolf-Dietrich Trenner für die Gesundheit. Ist der heute da? Scheinbar nicht. Der Bernd Schreiner ist entschuldigt. Dann die Energiepolitik hatten wir gerade. Die Landwirtschaft. Die Birgit fällt wegen Grippe derzeit aus, steht im Pad. Open Government, Demokratie und Wahlrecht und Asylpolitik sind aktuell nicht besetzt. La Lyonnaise steht im Pad als entschuldigt. Der Patrick Breyer oder sonst, der Berichterstatter aus der AG Datenschutz da. Scheinbar nicht. Und dann wären wir jetzt beim Zombie, den ich sehe. Bitteschön. Ja, hallo, grüß dich. Also von meiner Seite eigentlich gegenüber letzter Woche nichts Neues. Wir haben unseren MSM-Mumble gemacht. Waren auch 50 Leute da. War aus meiner Sicht eine sehr lebhafte Diskussion. Die hat 3 Stunden gedauert. Und das Ganze kann man auch im Gräbennest als Podcast sich runterladen mittlerweile, glaube ich. Welche Zeile bin ich denn überhaupt? Ah, da. Ah, wunderbar. Warte mal. Ich kopiere nochmal die Links hier hin. Momentan läuft gerade in Berlin die Premiere, ne? von Citizen 4. Morgen läuft der Film auch in Deutschland an. Auf der Webseite sind die ganzen Kinos auch aufgezeigt, wo der läuft. In Ingolstadt wird er auch laufen. Ich gehe da morgen hin um 21 Uhr. Dann hatte ich noch eine andere Sache. Da muss ich immer noch mal den Link finden. Und zwar zu dieser FIFCON-Konferenz in Berlin. Die fängt ja morgen eigentlich erst um 15 Uhr nachmittags an. Es gibt aber vormittags noch eine Veranstaltung, auch dort von der Universität mit Kaspar Boden und anderen Leuten. Ich habe nur momentan habe ich den Link gerade nicht zur Hand. Ich eben ganz kurz gucken. Ich habe den gleich. Moment. Ah, genau. Da habe ich es doch jetzt. Ich kopiere das halt im Pad mal dazwischen in Teil 257 und zwar ist das am 7. 11.2014 da. Security and Human Rights after Snowden. 9 Uhr Michael Bartsch, Deutsche Telekom. 10.10 Uhr Dr. Sandro Geiken, FU Berlin. 11.30 Uhr Kaspar Boden und so weiter. Francesca Bosco, das ist die Dame, die wir auch, diese Francesca Bosco von UNICRI, von dem Cybercrime Institute der United Nations, die hatten wir ja auch in Brüssel bei der Veranstaltung, bei der PPEU-Gründung zum Thema Cyberwar mit Applebaum und so auf dem Podium. Die ist ganz gut und ja, andere Leute. Also das heißt in, ach so, und eine Sache noch, in Berlin ist jetzt halt dummerweise dieser Untersuchungsausschuss, der ja übermorgen stattfindet, am Donnerstag, da ist leider jetzt alles voll. Das heißt, der Aljoscha Henke und auch die Diani Barreto haben da keine Karten mehr gekriegt, beziehungsweise keine, die haben sich anmelden wollen für die Sitzung und haben natürlich, dann kam die Antwort aber bei beiden halt, nee, die Sitzung ist schon voll. Sind schon so viele andere Leute akkreditiert. Wahrscheinlich ist der Hintergrund einfach, dass jetzt aufgrund dieser verschiedenen Konferenzen am Freitag und am Samstag und aufgrund der Filmpremiere am Mittwoch viele Leute das halt nutzen, um für 3-4 Tage nach Berlin zu fahren und dort halt den Film zu sehen, den zum Ausschuss natürlich zu gehen und dann eben noch auf diese Konferenz zu gehen. Und da ist eben einfach die Nachfrage relativ groß jetzt halt. Außerdem spitzt sich ja die Lage auch so ein bisschen zu. Also wir werden da wahrscheinlich, wenn wir jetzt morgen nochmal, also der Aljoscha wird sich eine Presseakkreditierung holen über die Flaschenpost. Der wird dann halt persönlich da vor Ort sein. Vielleicht kommt er auch rein, wenn es noch eine Möglichkeit gibt. Aber bis jetzt haben sie eben gesagt, dass alles voll ist. So, das war's. Okay, das wäre dann auch unser letzter BIM-Beauftragter gewesen, den wir haben, wenn ich mich nicht täusche. Ich überlege gerade, ich glaube, diese noch nicht offizielle Beauftragung Bildung, Wissenschaft und Forschung ist heute nicht da. Genau, da kann ich aber ersatzweise etwas zu sagen zu dem, was der Michael da schon geschrieben hat. Ich habe es auch eben noch ein bisschen ergänzt, wie man sehen kann. War eine fantastisch vorbereitete Veranstaltung. Der Wilk hat da unheimlich viel gemacht. Und zum Verlauf der Sitzung, wenn da noch Interesse besteht, ich glaube, der Schreibreform unten hat die Sitzung komplett wahrgenommen. Schreibe, willst du da was zu sagen? Entschuldigung, ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Welche Sitzung? Das OER-Mumble am 29.10. Nee, ich war zwar im Raum, aber nicht die ganze Zeit da. Das wäre ziemlich sinnlos. Okay, dann danke ich trotzdem. Dann will ich dem Geschriebenen nichts weiter hinzufügen, außer eben nochmal zu erwähnen, dass Wilk und Michael da einen super Job gemacht haben. Okay, gut. Ich hätte noch eine Frage an den Jens. Ja, frag mich. Wie sieht's aus, wenn jetzt diese ganze netzpolitische internationale Prominenz in Berlin ist? Inwiefern nutzt die Piratenpartei Deutschland das zur Vernetzung mit der netzpolitischen Szene, um auch dort wieder wahrgenommen zu werden? Ja, also ich habe jedenfalls gehört, der, wie heißt der jetzt, der auch in unserer Diskussion war, den Namen schon wieder vergessen, muss ich eben nochmal nachgucken, der aus Irland zugeschaltet war. Der Lücking. Ja, genau, der Daniel Lücking, der wird auf die Konferenz gehen und der wird da definitiv da vor Ort sein. Ich habe jetzt noch nicht mit ihm wieder gechattet, ich weiß nicht, ob er akkreditiert ist für die Veranstaltung, aber auf den Kongress wird er halt gehen. Hat der Mann denn, wenn wir sonst dort niemanden haben, denn ein Gesprächsmandat von unserem Bundesvorstand, um mit Leuten in Kontakt zu treten? Für die Piratenpartei Deutschland, nicht für ihn selbst, sondern für uns. Ich weiß nicht, was du jetzt da für ein Mandat halt verlangst. Ich meine, dass es einfach dort ein Socializing gibt und dass er sich dort einfach um das Zeug mischt und mit Leuten dort sprechen wird. Wann ist denn die Konferenz morgen? Morgen ist keine Konferenz. Dieser ganze Event ist eben, ich schreibe es jetzt gerade nochmal dahin, das ist eben, wie gesagt, das fängt halt am 7. an, ja, am Freitag von 9 bis 15 Uhr ist dieses Human Rights After Snowden, Zeile 257. Danach kommt eben in der FU Berlin, danach kommt eben dann von 15 Uhr bis 22 Uhr am Freitag und am Samstag halt von morgens bis abends dieser Kongress zu Geheimdiensten vom Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und auf dieser Veranstaltung eben werden natürlich die Leute von Netzpolitik.org sein. Da wird natürlich Herr Ströbele sein. Da werden natürlich die, da kannst du in das Programm reingucken, Leute sein, die sich mit Nachrichtendiensten beschäftigen. Da wird der Anne Müller-Magun sein und so weiter. Und die Frage ist eben, wer von unserer Seite da halt hingeht. Ich habe mir aber vorgenommen, da eigentlich nicht hinzufahren, weil das Problem ist natürlich so ein bisschen, ich muss eigentlich am Freitag arbeiten. Das heißt, ich kann eh nur die Hälfte der Sachen mitnehmen. Was eigentlich ganz interessant ist in dem Programm von der Konferenz, ist am Freitagabend, also die Konferenz wird gestreamt. Am Freitagabend gibt es halt um 21.15 Uhr einen Vortrag mit Frank Rieger vom Chaos Computer Club, Vorschläge für Auswege aus der Überwachungsfalle. Und da geht es eigentlich darum, was kann man jetzt irgendwie für Aktionen machen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig wäre, dass da abends jemand von uns wäre. Nach meinem Verständnis ist der Daniel Lücking da aber vor Ort. Und ansonsten sehe ich das auch im Übrigen so, wenn so Konferenzen in Berlin stattfinden, haben wir eigentlich genug potente Leute, da gibt es auch eine Fraktion. Die Leute, die sitzen da direkt vor Ort, die müssen nur mit der S-Bahn zwei Stationen fahren, dann sind die da. Und das sollten die dann eben auch machen. Gut, jetzt nochmal kurz, jetzt habe ich gerade eben gesehen, die Willow-Forschungswirtschaft steht ja drin und der Alkohol ist auch da. Bist du jetzt gerade irgendwie nicht in der Lage zu sprechen oder wie kommt es, dass du im Zuhörerraum bist? Ich bin gerade reingekommen von einer Veranstaltung in Darmstadt, deswegen war ich die ganze Zeit nicht da. Ja, dann hast du vermutlich meine Anmoderation gerade perfekt verpasst. Gut, dann, was du noch was sagen möchtest, bitte. Nee, ich glaube, der Masch hat da schon vorgestellt, was da im Bildungspad steht, oder habe ich das falsch mitbekommen? Also was im Bildungspad steht, habe ich nicht vorgestellt. Okay, dann kann ich das machen. Also wir hatten dieses OER-Mumble, was ich eben noch mitgekriegt habe. Da ist die Aufzeichnung im Krähennest zu finden. Es war eine sehr gute Podiumsdiskussion, eine gute Resonanz. Maximal waren, glaube ich, 57 Leute im Mumble als Zuhörer und auf dem Podium. Es waren externe Gäste da, sieht man auch auf der Krähennest-Seite. Und es ist halt der Auftakt zu einer OER-Reihe, die wir mit unterschiedlichen Gästen noch machen werden. Dann als nächstes liegt Ende der Woche ein Real-Life-Treffen an. Ein kurzes in Dortmund, wo drei Themenblöcke behandelt werden. Im Moment drei Themenblöcke, die stehen im Pad. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und sobald die Themenbeauftragung durch ist, das will ich erst dann machen, wenn sie da ist, aus Gründen, werde ich zu einer Veranstaltung gehen hier in Frankfurt, die ist Ende Januar, Akademisierungswahn in der Berufsausbildung. Die wird von dem Verein Bildung und Wissen, das ist ein EU-weiter Verein, durchgeführt und da werde ich auch Mitglied werden, weil zwecks externer Vernetzung, aber wie gesagt, da werde ich dann noch einen Bericht schreiben, wenn ich da war. Mehr gibt es im Moment an aktuellem nicht. Die anderen Sachen hatte ich ja schon die letzte Zeit immer genannt. Okay, gut, danke dir. Falls nicht, dann würde ich jetzt noch mal kurz den Sebastian fragen, was es noch zu erzählen gibt aus Baden-Württemberg, weil der spät nachgekommen ist. Ja, ich war noch Raclette essen. Nicht wirklich viel. Wir müssen uns nämlich gerade auf den Rechenschaftsbericht auch als Nicht-Schatzmarsch konzentrieren, weil der irgendwie bei uns noch rumliegt. Ansonsten haben wir jetzt ein SMV, so ein Dokument halt, wo die Anforderungen drinstehen. Und da muss noch der Diskussionsteil ausgearbeitet werden. Ansonsten ist das fertig und das haben wir jetzt öffentlich gemacht. Gut, danke dir. Gibt es da noch Fragen? Dann von der Kathi Jasper habe ich gesehen, dass die noch später nachkommen möchte. Die ist aber jetzt wohl noch nicht da. Das heißt, wir können jetzt die Tätigkeitsberichte zunächst mal abhaken und dann weitergehen zu den laufenden Projekten. Da haben wir aktuell mit Tafter den Bruno nicht da. Aktionsblock sehe ich im Moment auch nichts, was unbedingt rein müsste. Dann haben wir den Wahlkampf Hamburg. Da steht was dafür drin. Bitteschön. Wer war das? Ich hatte nochmal den Veranstaltungshinweis drin, dass danach ist, glaube ich, ein Vorschlag für Referenten. Von wem ist der? Ja, der Vorschlag kam heute rein bei den Sozialpiraten, die von der Ute Behrens mit dem Thema wie reingeschrieben. Gut, gebe ich dann weiter an die AG Wirtschaft. Noch ein kleiner Spoiler, am Wochenende auf der Marina wird es auch einen kleinen Blog zur Euvicon geben, mit der Bitte um Unterstützung durch die Landesverbände für die Euvicon, weil der Bund halt eben momentan finanziell nicht so gut unterwegs ist und wir trotzdem halt gerne politische Arbeit machen würden und gerade in Hamburg das vielleicht eine gute Idee wäre. Jo, dann ist der Kontakt hiermit hergestellt. Damit Wahlkampf Bremen steht heute nichts Neues drin. Der Polgef Bremen ist ja auch heute leider nicht da. Koordinatorenkonferenz, da muss ich nochmal nachfragen. Ist das nach wie vor das aktuelle Pad? Ich bin da noch nicht ganz in der Routine drin, weil ich das wechseln muss. Müsste hinkommen. Okay, danke dir. Gut, wir kommen dann zum letzten Punkt oder der letzten Aktion, Weihnachten statt Angst, unserem neuen Großthema. Gut, wer will da den Anfang machen? Also, falls es sonst niemand macht, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt selber noch was erzählen, weil ich nämlich heute bereits mit dem 1V in Nürnberg geredet habe, wegen der Veranstaltung in Nürnberg, aber da haben wir, glaube ich, noch jemanden aus Nürnberg da, oder? Ja, Nürnberg ist schon da. Jo, auch vom Bezirksverband. Ja, wunderbar, gut. Dann dürft ihr das kurz unter euch ausmachen, wer kurz was zur Lage in Nürnberg sagt. Willst du, soll ich? Naja, also ich weiß jetzt eigentlich gar nicht Bescheid, was überhaupt ist. Ich habe das heute mitgekriegt irgendwie, dass heute auch das Mumble ist. Jetzt wollte ich halt erst einmal wissen, was überhaupt so geplant ist, was für Aktionen, welche Aufgaben müsste der KV bzw. der Bezirk übernehmen. Also zumindest denke ich mal, die Anmeldung und Material für Infostände habt ihr aber, oder? Ja, aber es soll eine Demo werden. Also für Infostände haben wir schon alles da. Aber es soll eine Demo werden, oder? Weiß ich nicht, das müssen die Bundespolgf sagen. Also da war so nach meinem Wissen, um das mal zusammenzufassen, was ich jetzt bisher an Infos habe und auch selber gemacht habe, der Stand, dass es halt auch davon abhängt, wie die, also die Idee war entweder einen zentralen Ort für eine Demo oder halt einen allgemeinen Aktionstag, jetzt halt grob vergleichbar mit dem TTIP-Aktionstag, der dann eben in mehreren Städten dezentral was macht. Und zu dem einen großen, da ist jetzt der Punkt, da habe ich ja heute bereits, wie gesagt, mit dem 1V aus dem Kreis Nürnberg geredet und der meinte, es ist wohl sehr schwierig in Nürnberg zu Christkindlesmarktzeiten eine Demo-Genehmigung zu bekommen und außerdem gibt es außer dem Christkindlmarktplatz selber wohl nur einen Platz, wo das wirklich gehen würde und da wäre das ebenfalls schon schwierig. Kriegen eine Mahnwache an irgendeinem Zugang zu? Also im Bereich von dem Christkindlesmarkt wird wirklich nichts gehen, aber gut, wir haben in Nürnberg natürlich auch noch andere Plätze, jetzt den Jakobsplatz zum Beispiel, wo man so was machen könnte. Ist der weit davon entfernt oder? Nee, das müssten ungefähr 5-10 Minuten zu Fuß sein. Ist auch in der Fußgängerzone, ist alles miteinander verbunden und auch in dem Bereich treiben sich ja so unheimlich viele Touris rum, also die würden wir dann schon auch da erwischen. Ja, klingt doch interessant. Aber es wäre dann vermutlich trotzdem zu wenig für, also wie soll ich sagen, zu wenig, aber zu klein für eine große Demo jetzt vom Maßstab einer glücklich ohne Überwachung-Demo, oder? Was verstehst du unter einer großen Demo? Ist das sowas wie dieses Wochenende in Frankfurt, wo wir, glaube ich, mit einer Hausnummer von 300 Leuten sowas, glaube ich, rumhantiert haben? Ja, also 300 Leute, denke ich, würden wir auf dem Jakobsplatz schon auch kriegen. Wir haben am letzten TTIP-Aktionstag haben wir auch einen Infostand gemacht, der ist auch sehr gut gelaufen. Wäre auch eine Alternative. Ist der Aufwand natürlich wesentlich geringer. Ja, es hängt auch davon ab, ob wir eine Aktion oder zwei Aktionen zentral in ganz Deutschland machen oder ob wir versuchen, in jedem Bundesland in mehreren Städten was zu machen, wie viele Leute dann mobilisiert werden. Ist halt auch die Frage, ob es jetzt auch wirklich, also in welcher Form es mehr Sinn macht tatsächlich. Also ich weiß nicht, was spricht aber die, also ich frage jetzt mal so und ich frage jetzt also auch in die Runde als Moderator, was spricht für konzertiert, was spricht für fokussiert und was spricht jeweils dagegen? Du meinst fokussiert dann nur Nürnberg oder meinst du mit fokussiert einige Städte? Also mit fokussiert meine ich jetzt eine Demo, die dann halt Nürnberg oder was hatten wir vorher noch? Dieser, der Ort in Thüringen mit dem tollen Weihnachtsmarkt. Also es muss nicht unbedingt Nürnberg sein, aber quasi Erfurt, genau, danke. Genau, also der Punkt ist, also mit fokussiert meine ich einen Ort, mit konzertiert meine ich mehrere Aktionen gleichzeitig in mehreren Städten, wobei man das dann halt ähnlich handeln könnte wie mit dem TTIP-Tag, dass man halt allgemein quasi den Tag ausruft sozusagen als Weihnachten statt Angst Aktionstag und dann so nach dem Motto sagt, wer kann, der macht. Ja, und dann halt eben für die Städte, also wenn wir die wir jetzt heute gemeldet bekommen haben, alle umsetzen können, also plus Hamburg, weil Hamburg, mit denen hatte ich gestern schon gesprochen und die haben das schon in den vergangenen Jahren mitgemacht. Ja, also wieso nicht? Was spricht denn dagegen, das in mehreren Städten zu machen? Dagegen würde nur sprechen, wenn du spezifisch möchtest, dass du eine große Aktion hast irgendwo, weil du der Meinung bist, dass es zentral halt was weiß ich, schöner aussieht oder so. Also das ist eine Abwägungssache. Die Entscheidung läge dann vermutlich letztlich bei der Bundesebene. Geoffrey, ich glaube, selbst wenn wir 300 Menschen nach Nürnberg oder nach Hamburg karren, dann wird es nicht als große Demo wahrgenommen, weil in der Weihnachtszeit die Innenstädte eh sehr, sehr voll sind. Und da würden wir uns wahrscheinlich eher verlieren, als da tatsächlich ein gutes Fotobild zu geben. Ich würde auch dafür plädieren, dass man das dezentral macht, mit Infoständen dann statt mit Demos. Ich meine, können ja die teilnehmenden Städte dann auf dieser Webseite, die wir schon haben, ankündigen und den Standpunkt dann verlautbaren. In den Städten wird es heute wieder die Weihnachten statt Angst geben, wie in den letzten Jahren, und dazu dann eine Bundespressemitteilung und die jeweiligen teilnehmenden Landesverbände noch eine Landespressemitteilung. Dann ist die Presse informiert, vielleicht kommt da ein Fotograf vorbei, schauen, dass wir selber auch Berichterstattung drüber machen über die Aktion und dann haben wir vor Weihnachten nochmal so einen kleinen Hintergucker. Weil ist ja die Frage, wenn wir jetzt zentriert eine Aktion an einem Platz machen, dann kann uns die Presse in dem Ort schlecht gesonnen sein und schreibt einfach nicht drüber. Wenn wir das jetzt in 10 Städten machen, dann kann es sein, dass zumindest ein Presseteil sagt, oh, das ist aber interessant, da schreiben wir jetzt drüber. Ja, also ich sag jetzt mal, ich frage mal Meinungsbild von den noch anwesenden Landespolgers ab, dezentral oder zentral? Mal von oben nach unten. Felix? Hallo. Ja, sorry, ich war gerade nicht da. Was gab's denn? Ich wollte mal kurz eine Meinungsabfrage zum Thema, ob die einzelnen Landespolgers zentrale das Event oder dezentral quasi in allen Städten, die sich beteiligen wollen und können, also welches von beiden für sinnvoller halten würde. Also in Thüringen wüsste ich auf jeden Fall, dass es einfacher wäre für uns, denke ich, einen Ort direkt zu bespielen, als in Thüringen jetzt verschiedene Städte zu bespielen. Was im Bund sinnvoll ist, muss man abwägen. Also es hätte beides ein Für und ein Wider. Eine zentrale Veranstaltung wäre natürlich traurig, dass da nicht so viele wahrscheinlich hinkämen. In jedem Bundesland eine Veranstaltung wäre dann sinnvoller, müsste man sehen. Okay, erstmal hallo Bruno natürlich und dann, wenn ich sonst im Moment gerade niemanden sonst habe für Schleswig-Holstein, Christian, kannst du da gerade was dazu sagen? Christian bleibt stumm. Gut, dann bin ich, Christos, was meinst du, zentral oder dezentral? Also ich wäre für zentral, dezentral und mit Schwerpunkt meinetwegen in irgendeiner Stadt, das was ich gestern auch schon hatte. Jo, Manfred? Definitiv dezentral. Sebastian? Ich bin dafür, es in Geschenkefest statt Angst umzubenennen, aber ob das jetzt zentral irgendwie Sinn macht, denke ich nicht. Also, wenn dann auch eher so Infostände verteilt. Ich finde Geschenkefest statt Angst auch sehr schön, ja. Und David? Ich habe schon gesagt, dezentral. Gut, ich sage jetzt mal, das ist ein relativ eindeutiges Votum. Ja, also ich meine, das ist jetzt keine Abstimmungsfrage, aber als Meinungsbild für den oder die Federführenden doch ganz interessant, würde ich sagen. Gut, dann wäre, wenn wir jetzt uns doch weitestgehend darin einig sind, dass wir eine dezentrale Aktion machen wollen, dann würde sich jetzt die Frage nach dem Datum stellen. Was würdet ihr da vorschlagen? 21. wie in den letzten Jahren. Ist das ein Sonntag? Na, das müsste der Samstag sein. Aber wenn nicht, ist es der 20. Ich schau grad. Jupp, ist der 20. Okay, darf ich fragen, wie du genau auf das Datum kommst? Einfach nur wegen der Gewohnheit oder ist da irgendwas Besonderes? Das ist das letzte Wochenende vor Weihnachten. Da sind da haben wir es in den letzten Jahren auch gemacht und ja, Tradition. Und wahrscheinlich haben wir da eine möglichst hohe Bevölkerungsdichte in den Fußgängerzonen. Das mit Sicherheit. Ich meine, die ganzen schnell noch Weihnachtsgänge einkaufen Menschen, die sind da in Mengen unterwegs an diesem Samstag. Ja, wobei die meisten Leute wirklich total gestresst sind von ihrem Weihnachtseinkauf und wahrscheinlich wenig Zeit haben oder wenig Lust haben, am Infostand stehen zu bleiben und zu diskutieren. Man kann vielleicht Flyer verteilen, die die Leute dann mitnehmen und daheim in Ruhe lesen kann, aber wenn ich jetzt in Nürnberg an den Weihnachtsmarkt denke oder das Weihnachtsgeschäft, das ist, die Leute sind total abgehetzt. Das würde eigentlich eher nach den Weihnachtsfeiertagen mehr Sinn machen, aber das hat natürlich dann keinen Zusammenhang mehr mit Weihnachten und Angst. Ne? Naja, man könnte natürlich auch in, keine Ahnung, vielleicht günstige Schokolade oder sowas investieren, dann macht man quasi so einen kleinen Weihnachtsgruß daraus und es hebt dann die Laune der Menschen meistens auch wieder so ein bisschen. Und dann ist man auch positiv in Erinnerung geblieben quasi. Na, wir haben ja am 24. sowieso traditionell unsere Bücherverschenkaktion in der Stadt. Da fahren wir also mit unserem selbstgebauten Schiff, das hat Rollen dran durch die Fußgängerzone und verschenken halt Bücher und das kommt bei den Leuten sehr gut an, weil am 24. ist der gröbste Stress vorbei und die Leute, die sich da noch in der Stadt rumtreiben, die sehen das dann schon ein bisschen relaxter und das ist eigentlich auch immer sehr schön, die Stimmung am 24. Dazu noch eine kleine Anregung. Ich weiß, dass Darmstadt war das, glaube ich, die haben letztes Jahr dann einfach noch Plätzchen verteilt als herrenlose Gebäckstücke. Das ist wohl auch sehr gut angekommen. Und da hat man dann einen schönen Icebreaker, um Leuten noch einen Flyer mit in die Hand zu drücken. Also gibt es von irgendeiner Seite Einwände gegen den 20. Beziehungsweise ist da irgendwie ein LPT oder irgendwie sonst was sich damit schneiden würde? Oder ist der noch frei, der Termin? Lass uns doch den 20. nehmen und gut ist. Keine Anwände kommen, keine Anwände so. Gut, gibt es da sonst noch, wie soll ich sagen, Redebedarf, Input, Konstruktives, Destruktives? Kann jemand die Seite verlinken, von der ihr vorhin gesprochen habt? Welche Meinung? Von irgendwie eine Orga-Seite oder war es ein Pad oder irgendjemand hat was erwähnt? Da ist jetzt auch nochmal ein Pad-Chat, ansonsten steht es im 70. Ja, okay, ich hab schon gesehen, danke. Wunderbar, gut. Sonst noch Redebedarf zum Thema Weihnachtsstadt Angst? Ansonsten kann man das jetzt wohl erstmal mit in die Orga nehmen, oder? Und dann würde ich jetzt nochmal kurz gucken. Ich sehe nämlich, dass der Bruno Kramm noch nachgekommen ist. Wenn jetzt zur Weihnachtsstadt Angst kein Redebedarf mehr besteht, dann würde ich nochmal an Bruno abgeben zu seinen Themen Urheberrecht und auf da? 3, 2, 1. Kein Redebedarf, dann hat Bruno das Wort. Super, ja, schön. Sorry, dass es später geworden ist, aber es ist immer nicht so easy, den ganzen Tag am Arbeiten, dann mit der Familie Einkäufe machen und dann, das ist am Dienstag immer für mich denkbar ungünstiger Zeitpunkt und eigentlich muss Tochter auch ins Bett, ist jetzt noch wach. Anyhow, ganz kurz nur, was war so? Ja, wir hatten eine in Sachen Urheberrecht, eine PM gemacht zu dieser Kinox-TO-Geschichte, dieser Hetzjagd auf die Leute und halt auch generell zu unserem Thema Urheberrecht und Filehoster. Dann in Sachen TTIP, ich habe einen Artikel geschrieben für das Musikmagazin Melodie und Rhythmus zum Thema halt Urheberrecht und TTIP. Das ist jetzt gerade erschienen, die letzten Tage. Dann habe ich noch was geschrieben, was jetzt in der Pipeline beim Monopol ist. Nochmal einen größeren Aufsatz zu TTIP und Kultur Schaffende. Ansonsten, was war noch? Klar, im Urheberrechtsbereich, jeder hat mitgekriegt, dass Oettinger jetzt ein harmonisiertes neues Urheberrecht machen will. Da sind wir mal alle sehr, sehr gespannt. Wir müssen aber erstmal abwarten, was er jetzt überhaupt mit dem Kampfbegriff geistiges Eigentum und Ähnlichem anfangen will. Also da müssen wir erstmal schauen, was da wirklich kommt, weil er natürlich noch sehr ins Vage hineingesprochen hat und ehrlich gesagt natürlich auch vom Thema nicht wirklich so viel Ahnung hat. Ansonsten war es relativ ruhig. Ich bin ansonsten am Montag bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer zu einer Diskussion in Berlin zum Thema CETA. Ja, das ist das, was so ansteht. Gut, dann nochmal die Frage, ob es Fragen an Bruno gibt. Scheinbar nicht der Fall. Dann danke ich dir erstmal für den Bericht. Und dann sehe ich jetzt gerade, der Christian hatte noch geschrieben, dass Kati es wohl nicht mehr schaffen wird und er dann den Bericht übernehmen würde. Ich würde sagen, ich nehme das Angebot dankend an. Falls du noch reden kannst, dann sag gerne nochmal zu der SH. Christian? Okay, dann muss ich wohl davon ausgehen, dass das gerade nicht mehr geht. Und dann glaube ich, sind wir für heute mit der Tagesordnung durch, oder? Oder habe ich noch einen Nachzügler übersehen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann war das wohl die Sitzung für heute, falls mich jetzt in den nächsten 5 Sekunden niemand mehr spontan unterbricht. 3, 2, 1 und die Sitzung ist vorbei. Es ist 21.32 Uhr und wir haben es durch für heute. Danke dir, Geoffrey. Moin, hattet ihr noch Fragen? Hat sich erledigt. Jetzt hatte das Telefon geklingelt, das war zu spät jetzt. Ist schon okay. Ich hatte jetzt gerade, ich habe 2 Sekunden bevor du es gesagt hast, habe ich die Sitzung geschlossen. Naja, ist jetzt auch schon durch. Passt schon. Danke dir, Robert Hotstep, fürs Angebot. Ich beende die Aufnahme. Ja, ist auch nichts Dramatisches in Schleswig-Holstein. Ich beende, genau, ich beende die Aufnahme jetzt. Genau, das wollte ich eh noch sagen. Danke dir. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.